töten für nen Haufen Koks. Erste Diagnose, Christoph-Down-Syndrom. Hände schwitzen, ja. Starkes Kiefermalen, zieh hinterm Lieferwagen. Crystal Meth mit Nina Hagen. Fick deine Bitch, du Spaß, ich bin ne Tresenlegende, yeah. Von meinem Ejakulat hat die Nutte klebrige Hände. Hol die Dritten deines Vaters mit ner Ohrfeige raus, während deine fette Mutter in der Dorfkneipe baust. Wow. Du trägst ein Shirt in Schweinchen rosa, wirst somit zum Gegenstück von Werner Beiner Dora. Es ist Finch asozial, der auf Tupperpartys böse deine zuckerkranke Mutter auf ner Luftmatratze vögelt. Einfach so. Jeden Abend in den Kopf, toter Schaden voll bekloppt. Doch der Finchi hat nen Wahnsinnsplan. Immer der Nase nach der Abend wird echt fabelhaft. Alle rasten aus, pure Eskalation. Es gehen die Rentner K.O. Selbst ein Pepschwanz wird hoch. Du kriegst nen Faustweg im Township, bis Schau vor dein Maul ist. Ein Leben am Limit zwischen Traumschiff und Rauschgift. Ey, hier stehen 100 Kilo Schweinefleisch. Übernahme asozial, denk glaub mir, ja, die Zeit ist rein. Vollschleifer Mike, ich bin als Vorbild bekannt. Klatsche zweimal in die Hände und die Dorfdisco tanzt. Einfach so. Ey, Fotze, sag was kriegst du unterm Bock? Ich hab ne richtig große Keule. Sag mir, Baby, hast du Bock? Und wie sagt ey, du Wichser, mach was vor, tu ich so. Du hast richtig dein Pimmel und die Funk verliebst du. Zieht eure Knieschutz an, denn jetzt wird getanzt. Bratwurst und Bier, zieh ne Bahnkurs für vier. Scheiß auf Kater und Champagner, wir wollen Bratwurst und Bier. Denn jetzt wird getanzt.